Das öffentliche Gebet ist jenes Gebet, das von den geweihten Dienern im Namen der Kirche und für das Heil des gläubigen Volkes verrichtet wird. Öffentlich kann man auch jedes Gebet nennen, das gemeinsam und öffentlich von den Gläubigen verrichtet wird, wie bei Prozessionen, bei Wallfahrten und im Gotteshaus. Das kann man verschieden fassen. Also, wenn im Gotteshaus gebetet wird, kann man auch öffentliches Gebet nennen. Aber eigentlich im strengen Sinn, das öffentliche Gebet ist das liturgische Gebet, egal wie viele dabei sind, ob es Neuner ist, der Priester alleine oder der Diakon oder Subdiakon, der im Namen der Kirche das heilige Offizium betet, das Priviergebet, ist ein öffentliches Gebet, weil es im Namen der Kirche ist. Also normalerweise wird es so gefasst, das öffentliche Gebet, alles was im Namen der Kirche, im Auftrag der Kirche oder von der Kirche geordnet vor sich geht. Das kann man ein bisschen verschieden fassen, das ist keine hundertprozentig einheitliche Unterscheidung. Nur man trifft es halt oft an, ja, diese Unterscheidung. Also Privatmessen ist was anderes. Private Messe ist ja die nicht die Pfarrmesse ist, auch wie die Hauptmesse in der Pfarrei oder die Konventmesse in einem Kloster, die haben eigene, Statut bei der Messe, gibt es die ist immer öffentlich. Und wenn man von Privatmesse redet, dann meint man was anderes bei den Liturgikern, bei den Liturgisten. Mal aufpassen, worüber man spricht. Prozessionen, Wallfahrten, was im Gotteshaus geschieht, ist normalerweise von der Kirche geordnet, also wenigstens vom Pfarrer angeordnet, nicht nur geduldet. Ja. Prozessionen, Wallfahrten, gibt es auch Formen dafür, Segnungen und so weiter. Man kann einfach jeder machen, wie er will. In normalen Zeiten. Vielleicht macht sowieso jeder, was er will.